Erster Josua ist ein Priester. Er steht vor dem Engel Gottes. Satan steht auch dort. Er will Josua anklagen. Zweiter Gott sagt zu Satan, sei still. Ich habe Jerusalem gewählt. Josua ist gerettet. Dritter Josua trägt schmutzige Kleider. Er steht so vor dem Engel. Vierter zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Ich vergebe dir deine Schuld. Du bekommst jetzt neue Kleider. Fünfter gibt ihm einen sauberen Hut. Sie geben ihm den Hut. Sie ziehen ihm Kleider an. Sechster, der Engel Gottes, spricht zu Josua. Siebter, folge meinen Regeln. Dann darfst du mein Haus leiten. Du darfst zu mir kommen. Achter, hör zu, Josua. Deine Freunde sind ein Zeichen. Ich sende bald meinen Diener. Er heißt Spross. Neunter, sieh den Stein vor Josua. Der Stein hat 7 Augen. Ich nehme die Schuld weg. Zehnter, es gibt an diesem Tag Frieden. Die Menschen laden sich ein. Sie sitzen unter Bäumen.